Erster Jesus Christus zeigt, was bald passiert. Gott hat es Jesus gezeigt. Jesus schickt einen Engel zu Johannes. Johannes ist ein Diener von Jesus. Zweiter Johannes sagt, was Gott gesagt hat. Er sagt, was Jesus Christus gesagt hat. Er sagt alles, was er gesehen hat. Dritter, wer das liest und wer zuhört, ist glücklich. Sie sollen aufpassen, was hier steht. Denn die Zeit ist bald da. Vierter Johannes schreibt an 7 Gemeinden in Asien. Ich wünsche euch Frieden von Gott. Er ist jetzt da. Er war immer da. Er wird immer da sein. Ich wünsche euch Frieden von den 7 Geistern vor Gottes Thron. Fünfter, ich wünsche euch Frieden von Jesus Christus. Er sagt immer die Wahrheit. Er war der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Er ist der König über alle Könige. Er liebt uns und hat uns von unseren Sünden befreit. Sechster, Jesus hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Wir gehören zu Gott, seinem Vater. Gott soll immer geehrt werden. Er hat alle Macht. Amen. Siebter, seht. Jesus kommt mit den Wolken. Jeder wird ihn sehen. Auch die Leute, die ihn getötet haben. Alle Völker werden traurig sein. Ja, das ist wahr. Amen. Achter, Gott sagt, ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin der Herr, der Gott. Ich bin jetzt da. Ich war immer da. Ich werde immer da sein. Ich habe Macht über alles. Neunter, ich bin Johannes, euer Bruder. Ich leide mit euch. Ich bin bei euch im Reich von Jesus. Ich war auf der Insel Patmos, weil ich von Gott und Jesus erzählt habe. Zehnter, am Tag des Herrn war ich im Geist. Ich hörte eine laute Stimme hinter mir. Sie war wie eine Trompete. Elfter, die Stimme sagte, schreibe alles, was du siehst, in ein Buch. Schicke es an die 7 Gemeinden, Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodikea. Zwölfter, ich drehte mich um, um die Stimme zu sehen. Ich sah 7 goldene Lampen. Dreizehnte, mitten zwischen den Lampen sah ich jemanden. Er sah aus wie ein Mensch. Er trug ein langes Kleid und einen goldenen Gürtel. Vierzehntes, sein Kopf und seine Haare waren weiß wie Schnee. Seine Augen waren wie Feuer. Fünfzehnter, seine Füße waren wie glänzendes Metall. Seine Stimme war wie lautes Wasser. Sechzehnter, er hielt 7 Sterne in seiner Hand. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert. Sein Gesicht war hell wie die Sonne. Siebzehnter, als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Er legte seine Hand auf mich und sagte, hab keine Angst. Ich bin der Erste und der Letzte. Achtzehnter, ich lebe. Ich war tot, aber jetzt lebe ich für immer. Ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Hölle. Neunzehnter, schreibe, was du gesehen hast. Schreibe, was jetzt ist. Schreibe, was danach kommt. Zwanzigster, ich sage dir, was die 7 Sterne und die 7 Lampen bedeuten. Die 7 Sterne sind die Engel der 7 Gemeinden. Die 7 Lampen sind die 7 Gemeinden.